erfüllst meine Sinne, wie wenn man nachts durch den Wald geht, wie die Berge im Frühling, wie gehen im Regen erfreut, wie ein Sturm in der Wüste, wie wenn das blaue Meer schliefe. Du erfüllst meine Sinne, komm, erfüll sie erneut. Komm, lass mich dich lieben, lass mich dir mein Leben geben. In deinem Lachen mich ertrinken, lass mich sterben in deinem Arm. Lass mich nie sein bei dir. Komm, lass mich dich lieben. Komm, lieb mich nochmal. Meine Sinne, komm, erfüll sie erneut.